Hören Teil 3. Sie sitzen in einem Café und hören, wie sich zwei Personen unterhalten. Danke, dass du gekommen bist, Bernadette. Ich wollte ja mit dir über die USA sprechen. Klar, keine Ursache. Mach ich doch gern. Wobei ich wahrscheinlich nicht die richtige Person bin, aber das habe ich dir ja auch schon am Telefon gesagt. Ich werde dir natürlich einige Informationen über Amerika geben. Ja, ich kenne keinen außer dir, der schon mal da war. Und ich will unbedingt meinen Traum in Amerika verwirklichen. Man nennt es ja nicht umsonst das Land der unbegrenzten Möglichkeiten. Also du hast dort wirklich ein Unternehmen gegründet? Du verkaufst deutsche Würstchen in New York? Das ist momentan der Renner. Nach meinem Wirtschaftsstudium in Deutschland, das ich sehr trocken fand, beschloss ich in der Gastronomie eine Fachausbildung zu machen. Und da ich schon immer vorhatte, in die USA zu reisen... Ja? Und was hast du dann gemacht? Wie bist du nach Amerika gegangen? Im Anschluss an meine Ausbildung war ein Praktikum Pflicht. Ich beschloss, das Praktikum in Amerika zu machen. Ich fand auch gleich einen Praktikumsplatz bei einem amerikanischen Fleischmarkt. Ein paar Tage später saß ich im Flugzeug nach New York. Das ging schnell. Wie bist du an eine Praktikumsstelle gekommen? Das war eigentlich keine richtige Praktikumsstelle. Es war eine Stelle als Verkäuferin in einer Filiale für Fleisch- und Wurstwaren. Nach der Praktikumszeit wollten die mich sofort einstellen. Sind die Lebenshaltungskosten dort höher als in Deutschland? Das Gehalt reichte zu Beginn noch nicht, um die hohen Lebenshaltungskosten zu zahlen. Und da in den USA viele Menschen einen zweiten Job haben, kam mir über Nacht der Gedanke, eine deutsche Wurstbude in Manhattan aufzustellen. Ich glaube, der Gedanke war eher spontan und leichtsinnig als gründlich überlegt. Aber mein Chef, dem ich mein Vorhaben erklärte, sagte, coole Idee, ich helfe dir dabei. Dein Chef half dir bei deiner Idee? Was für ein Vertrauen. Er machte es eher, weil er eine Werbestrategie darin entwickelte. Aber in weniger als 4 Tagen stand auf dem Platz von Manhattan eine deutsche Würstchenbude mit Pommes frites und Reibekuchen. Die Amerikaner haben ganz schön dumm geschaut, aber auch richtig zugelangt. Habt ihr viel verkauft? Im ersten Monat wie verrückt. Jetzt kommen wir mit den Bestellungen kaum nach, aber wir schaffen das schon. Amerika ist ein Land, in dem harte Arbeit belohnt wird. Es gibt immer was zu tun, aber... Aber? Man sollte einen Ausgleich finden. Es kann passieren, dass du an der Arbeit hängen bleibst und versuchst, immer mehr zu schaffen. Ich habe mich dann umentschieden. Ich wollte mehr Zeit für die Familie. Meine Kleine wuchs und wuchs und ich bemerkte nichts davon. Da dachte ich, die Würstchen sind mir zwar wichtig, aber meine Tochter umso mehr. Und so beschloss ich, am Wochenende nicht zu arbeiten und für meine Familie da zu sein. Das finde ich vernünftig. Aber sag mal, was braucht man, um in die USA einzureisen? Also, zuerst ein Visum und einen gültigen Reisepass. Dann brauchst du eine Arbeitsgenehmigung, sonst darfst du nicht länger als 90 Tage im Land bleiben. So lange gilt dein Visum. Informationen findest du aber auch im Internet.